Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 511. Mehr geht wohl nicht. Tja, so sieht's aus. Viele Nachrichten gibt's diese Woche mal wieder nicht. Und ja, dreimal dürft ihr raten, warum. Nein, ihr sagt es nicht, ich müsste gar nicht sagen. Oder ich muss es vielleicht doch in der Sendung mehrmals sagen. Ja, es wird nicht zu vermeiden sein. Hm? Aber es hat auch was Gutes. Gestern habe ich zum Beispiel Victorious, die erste Staffel, fast komplett geguckt. Ja, also weiß nicht, heute Nacht muss ich bestimmt von Welpen mit Sonnenbrillen geträumt haben, zuckersüße Wandbemalungen und ja, also ne, wer kennt die Serie Victorious? Ja, von Nickelodeon? Lieb ich, I love it. Ja, Ariana Grande hat da mitgemacht, ne? Die hat ja in Victorious und Sam und Cat mitgemacht, ne? Coole Sache. Und da ist sie übrigens die Cat Valentine. Ja, super. Aber wie auch immer, ne? So, also wenn ich hier so mental abdrifte in bunte Einhörner, ja, dann wisst ihr, woran es liegt. Eins vielleicht zur Info, die Open-Source-Software, ist das eigentlich Open-Source-Software? Weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls die gute Alternative für Google Maps nennt sich OSM-End. OSM-End gibt es schon ziemlich lange. Es ist eine Navigationssoftware, aber auch vollwertiger Kartenersatz, basiert auf den Karten von OpenStreetMaps grundsätzlich, aber da gibt es auch noch andere Kartendienste, die man dafür nutzen kann. Also es ist unglaublich viele Funktionen, die man da hat. Also man kann es wirklich sehr speziell einstellen, egal ob man jetzt es fürs Auto nimmt oder als Geocaching Navigation, das geht alles. Und da gibt es einen besonderen Premium-Service, der nennt sich OSM-End Live. Ja, Live. Da hat man dann quasi stündliche Karten-Updates, ja, sofern man das möchte, und kann sich unbegrenzt auch offline Karten herunterladen, sodass man im Prinzip, wenn man genug Speicher hat, ganz Europa komplett herunterladen kann und dann eben nutzen kann. Aber auch regional, nach Bundesländern beispielsweise. Das ist eine ziemlich flexible Geschichte. Von daher ist es jetzt gut, dass das gerade im Angebot ist. Ja, OSM End Live kostet normalerweise 7,99 €. Und wegen dieser Covid-19-Krise da hat eben der Betreiber gesagt, okay, 3,99 € im Jahr für das erste Jahr, wenn man das jetzt nimmt, spart also 5 € pro Jahr im momentan, was ja auch nicht viel ist, schon 7,99 € pro Jahr ist eigentlich nicht viel, aber jetzt 3,99 €, das ist ein, wie sagt man im Englischen, ein No-Brainer, also das muss man auf jeden Fall nehmen, wenn man das überhaupt möchte, ja. Es gibt noch eine andere Version davon, das ist einfach dann einmalig 5,99 € bezahlen, dann kann man allerdings nur monatliche oder sind es wöchentliche Karten-Updates nehmen, ich glaube monatlich, und man kann auch maximal 7 Karten gleichzeitig installieren, also 7 Regionen dann. Das ist auch sowas. Aber die vollständige, komplette Freischaltung aller Funktionen ist eben so ein jährliches, muss man eben jährlich bezahlen, und da ist jetzt für 3,99 € absolut das Ding erschwinglich. Ja, habe ich auch gleich gemacht, habe doch die Funktion ausprobiert, wirklich ganz, ganz toll. Ja. Ist alles drin, was man braucht, von Höhenlinien, Reliefdarstellung, für die Geocacher besonders interessant, ja, und auch eben eine vernünftige Navigation, übrigens auch mit Stimmen zum Herunterladen, fertig aufgesprochene Stimmen also, ja. Mit Einschränkungen, klar, dass da nicht zum Beispiel nicht der Straßenname gesagt werden kann oder ähnliches. Oder man nutzt eben die Computerstimmen und da gibt es eben auch alle möglichen Sprachen zur Auswahl, kein Problem. Die hört sich zwar vielleicht nicht so gut an wie die aufgenommene Stimme, aber trotzdem eine schöne Sache. So. Ein Schluck Tee. Und das wollte ich mal vorneweg sagen. damit ihr jetzt hier eure Gedanken frei machen könnt, ja, für die Sachen, die jetzt kommen. Und eins hat mich diese Woche wirklich umgehauen, ja. Ich habe es nämlich nirgends gelesen. Keine Newsseite hat sich getraut, offenbar das zu veröffentlichen. Ich mach's, ja. Ich kenne da nichts, ja. Das Samsung S20 Ultra ist jetzt endlich getestet worden von DxO Mark. Und da habe ich ja gesagt, das ist möglicherweise ein Gerät, was dann sich an die Spitze setzt, ja. Aber das Samsung Galaxy S20 Ultra ist deutlich hinter der Spitze, nämlich dem Huawei P40 Pro. Tatsächlich ist es sogar punktgleich mit dem Honor V30 Pro. Ja, das Honor V30 Pro, ich glaube, das kostet die Hälfte, wenn überhaupt, ja, von dem Galaxy S20 Ultra. Hat eben die gleiche Punktzahl, 122, Huawei Mate 30, 123, Xiaomi Mi 10 Pro, 124, Oppo Find X2 Pro, 124, Honor 30 Pro Plus, 125 und Honor P40 Pro, 128. Ja. Das heißt, es ist jetzt effektiv auf Platz 5 zusammen, nein, auf Platz 6 zusammen mit dem Honor V30 Pro. So sieht das aus. Ja. Und keine News. Es war schon am 22. April ist das getestet worden. Ja. Das Oppo Find X2 Pro ist am 23. April getestet worden. Ja. Und das ist dann ziemlich weit nach vorne geschossen. Platz 3 also. Zusammen mit dem Xiaomi Mi 10 Pro. Und ja, das könnt ihr mal sehen, ne? So sieht es aus. Wenn es den ersten Platz belegt hätte, jede Wette, dass das überall gestanden hätte. Hm? Aber naja, ist ja okay. Also, das Galaxy S20 Ultra ist nicht in den Top-Platzierungen bei DxO Mark. So kann man das, glaube ich, sagen. Ja, Top 3, Huawei P40 Pro, Honor 30 Pro Plus und Oppo Find X2 Pro. Punktgleich mit dem Xiaomi 10 Pro. Gut. Dann haben wir noch was, und zwar, ich habe diese Woche auf jeden Fall einen Link drin, den ihr durchaus mal anklicken könnt, wenn ihr euch für das Thema 5G und mögliche Auswirkungen auf die Gesundheit interessiert. 5G ist kein Hexenwerk, ja, und das kann man auch deutlich sehen, wenn man das wissenschaftlich analysiert. Und wer immer noch Angst hat davor, dass er gegrillt wird durch die 5G-Wellen, sollte vielleicht mal diesen Artikel durchlesen. Da sind ein paar wunderbare wissenschaftliche Fakten drin und es erklärt, warum das nicht möglich ist und warum solche Aussagen, die immer wieder in Verbindung mit nicht ionisierender Strahlung gemacht werden, ja, klipp und klar theoretischer Natur sind hinsichtlich, es könnte ja schädlich sein, ja. Es könnte schädlich sein, natürlich, klar, alles kann theoretisch schädlich sein. Das sollte einem bei solcher Aussage bitte auch Gedanken machen. Es ist äußerst unwissenschaftlich, wenn man grundsätzlich etwas versucht, hundertprozentig auszuschließen, denn es kommt immer auf die Gegebenheiten an. So ist dann natürlich auch jeder USB-Stick lebensgefährlich. Zum Beispiel, wenn man einen USB-Stick in die Steckdose steckt, ja, wie immer man das auch schaffen sollte, ja, dann ist das Ding potenziell lebensgefährlich, ja. Also deswegen ist es sehr, sehr schwierig für eine rein wissenschaftliche Betrachtung etwas vollkommen auszuschließen, ja. Und genauso zählt es eben auch mit Funkwellen. Es ist ja im Prinzip nur eine Sache, wie stark man diese Funkwellen dosiert. Ja, man kann jede Funkwelle, egal ob Radio, Fernsehen, ja, Handy, alles, ja, ist ab einem gewissen Punkt tödlich. Absolut tödlich. Ja, fällt er um, bumm, Ende, sofort, Ende, aus. Es kommt nur auf die Menge an Energie ran, wie stark man das quasi dosiert und vor allem, wie nah man auch an dieser Funkwelle quasi dran ist. Ja. Das sollte man vielleicht bedenken. Ja. Von daher sind aber auch maximale Grenzen definiert worden. Wenn diese eingehalten werden, dann ist es nicht möglich, dass diese Energiemengen erreicht werden, ja, die notwendig wären, um tatsächliche Schädigungen also einzuläuten. Und das ist auch die Sache mit der ionisierenden Strahlung, nicht ionisierende Strahlung. Ja. Bis zu UVB sind es nicht ionisierende Strahlungen. Ab UVB ist es dann ionisierende Strahlung und das ist dann wieder eine ganz andere Kategorie. Das ist dann zum Beispiel UVB, UVC, aber auch Röntgenstrahlen, Gammastrahlen. Ja, das sind ja die Strahlungen, die am energiereichsten sind. Ja, und da ist eine Schädigung auch schon in geringen Mengen durchaus nachzuweisen. Ja. Und das ist auch immer, wenn man sich das verdeutlicht, wie das Frequenzband funktioniert, das sieht man hier auch in einem guten Artikel, dann sieht man auch die verschiedenen Frequenzen, ja, wie das anfängt und wo dann letztendlich, Moment mal, wenn ich das irgendwann hingehe, so, wo dann letztendlich die gefährlichen ionisierenden Strahlungen anfangen. Auch Licht gehört einfach, ist eine ganz normale Welle, wie auch Funkwellen, ja, ist auch Licht eine Welle und die halt in einem speziellen Bereich sind, die von den Augen eben wahrgenommen wird, ja. Das sichtbare Licht ist übrigens noch natürlich klar hinter der Mikrowellenstrahlung, also das heißt, zuerst kommt mal die Niedrigstrahlung, ja, die nicht thermal ist, dann kommen die Radiowellen, die sind teilweise thermal, das bedeutet, sie können Gewebe erhitzen, ja, wenn sie stark genug sind. Die Mikrowellenstrahlung, von denen wissen wir das, AM-Radio, FM-Radio ist so in diesen Bereichen, ja, übrigens ganz interessant, Radiowellen überlagern sich teilweise auch noch mit Mikrowellen. Ja. Wi-Fi ist auch in diesem Mikrowellenbereich eigentlich. Ja. Und es kommt eben auf die Stärke an. Wenn ihr mal überlegt, eure Mikrowelle 900 Watt Leistung, ja, braucht dann eben eine Zeit, bis das Essen warm ist. Ja. Wenn ihr, ich stelle euch mal vor, ihr hättet ein Handy mit 900 mit 900 Watt, ja, dann könnt ihr, ja, das Essen, ja, nicht ganz so warm machen, ja, aber zumindest wird es erhitzt werden, etwas, ja, nicht ganz so, weil es eben nicht genau die entsprechenden Wellenlängen sind, die benutzt werden können, aber es ist schon nah dran und deswegen könnte man das machen. Das zählt eben auch für 5G, ja. Mit 5G könnte man Essen kochen. Wenn ihr 900 Watt direkt an dem entsprechenden Essen habt, ja, dann könntet ihr damit auch euer Essen warm machen. Aber nein, wenn die Belastung nach unten geht, fällt die Möglichkeit, dass eben sowas stark erhitzt wird, deutlich ab. Zusätzlich ist natürlich auch noch die Entfernung ausschlaggebend. Ja, und noch nicht mal die stärksten Basisstationen kommen auch nur annähernd in einen Bereich, wo man, selbst wenn man direkt nebendran stehen würde, ja, jetzt unmittelbar davon Schäden erleiden würde, ja. Und bereits nach wenigen Metern, damit bin ich nicht 100 Meter, sondern 2, 3, 4 Meter entfernt, lässt die Strahlung deutlich nach. Das ist ebenso, ja, will ich jetzt nicht im Einzelnen erklären. Guckt euch mal den Artikel an, dort ist es gut erklärt und auch die Details und auch einzeln. Und es wird euch mal etwa vielleicht unwissenschaftlich, aber mal klar gesagt, so wie es eben ist, wenn man etwas, ne, wissenschaftlich betrachtet, kann man so etwas nicht machen, sagen, nein, ist nicht schädlich. Aber wenn man's, wenn man diese wissenschaftlichen Erkenntnisse in normale Sprache umsetzt, dann kann man sowas sagen. Und genau so ist es dann eben auch. Ja. Und deswegen interessanter Artikel. Ich habe den verlinkt. Könnt ihr in den Shownotes dann nachgucken. Dann noch ein Nachtrag. Ich weiß gar nicht genau, ob ich das gesagt habe oder nicht. Deswegen tue ich es lieber nochmal. Schon vor 2 Wochen, ich habe das anscheinend vergessen, in der Sendung zu erwähnen, schon vor 2 Wochen hat Huawei seinen Videoservice gestartet. Der ist schon online. Also ihr könnt dort richtige full-featured Movies, ja, in Deutsch abrufen, angucken, leihen, streamen, ja, dort sind Kinofilme, aber auch Dokus. ZDF hat beispielsweise eine sehr große Bibliothek eingepflegt bei Huawei Video. Und auch von anderen Anbietern kommt da einiges an Videomaterial hier drauf zu, auf euch hier bei Huawei Video. Die haben quasi hier gefühlt aus dem Nichts heraus, ja, eine ziemlich große... also relativ große Auswahl von Filmen, Sendungen, Serien in Deutschland an den Start gebracht. Also es ist sowas wie eben hier diese Film-Leih-Kauf-Services, Streaming-Services, ja. Und das ist äußerst faszinierend. Ich war da sehr überrascht, dass Huawei das so schnell hinbekommen hat. Ja, wenn man sich mal überlegt, wie lange da manche Firmen brauchen, für ihre rechtliche Sachen da rauszutüfteln, und dann kommt hier Huawei und sagt, okay, jetzt haben wir Probleme, ne? Google Services und so, dann machen wir halt mal kurz unseren eigenen Videoservice. Ne? Ich meine, gut, der hat auch schon existiert in zum Beispiel in China und so, ja, in anderen Ländern, aber eben bei uns ist es ja immer doppelt schwer, und deswegen hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so schnell und problemlos auf einmal hier zustande kommt. Es gibt auch einiges an kostenlosen Inhalten, beispielsweise News-Sendungen, ja, die man dann einfach aufrufen kann, ohne Abo, ohne alles. Ja. Ich finde es schon sehr, sehr bemerkenswert, und man kann hier auch für bestimmte Sachen Abos machen, zum Beispiel TVB, Filmbox oder ZDF Select beispielsweise, Explorers und Cello Concerts, ja, die kann man zum Beispiel schon aktivieren, und wenn man dann zum Beispiel so eine Mitgliedschaft hier aktiviert hat, bei so einem Dienst, dann kann man deren Angebote innerhalb dieser Huawei Video Dienste komplett kostenlos angucken. Ja, das macht natürlich nicht jeder Anbieter. Beispielsweise sind hier viele Videos auch zum Beispiel von Rakuten TV, ja, die man dann eben angucken kann, ja, und sich kaufen kann, zum Beispiel ja, was weiß ich, Gemini Man, 3,99 kostet es, und dann könnt ihr euch das angucken. Ja. Also es ist schon eine interessante Geschichte. Ich würde mal sagen, da hat sich Huawei wirklich selbst übertroffen in der Geschwindigkeit, wie den vollwertigen Videoservice in Deutschland auf den Markt gebracht haben. Ne? Also so langsam finde ich doch sehr, sehr interessant, und vielleicht ist dieser Bruch mit Google geradezu ein Segen. Ja, die sollten vielleicht langsam anfangen, ein Dankeschreiben an Präsident Trump zu schicken. Ja. Ist er noch Präsident? Ja, ist noch Präsident. Und sich dafür bedanken, dass sie gezwungen waren, sich von Google zu lösen, denn was sie jetzt bringen, ist einfach genial. Muss man schon sagen. So, dann gab es die Woche noch etliches andere. Zum Beispiel ist das OnePlus 8, denn die $200 mehr wert als das 7T kostet. Diese Frage hat das hat sich Android Central gestellt und ist dann im Prinzip zum Schluss gekommen, nein. Nein, ist es nicht. Es ist zwar natürlich im Detail besser als das 7T, das ist ganz klar, das hat man ja auch erwartet. Nur die $200 extra reißt es nicht raus. Die kamen dann zu dem letztendlich zu der Schlussfolgerung, dass das eben, dass man lieber das 7T kaufen sollte statt das OnePlus 8. Mhm. Ziemlich vernichtend, ja, diese Aussage. Aber gut, okay, das kommt ja drauf an. Ne? Wenn man eben zum Beispiel bestimmte Features haben möchte, dann kriegt man die fast alle auch im 7T. Das ist genau das Problem. Es sind erste Bilder aufgetaucht von einem Xiaomi Clamshell Handy, ja. So wie das aussehen sollte. Ist noch nicht offiziell, also das ist so ein Rendering wieder. Ne? Ähnlich wie das Motorola Razr wird es dann eben zusammengeklappt werden. Also ich weiß nicht, wenn ich mir das so angucke, sieht es aus wie so ein Handy, was in der Mitte, ein ganz stinknormales Handy, was in der Mitte zerteilt wurde zum Zusammenklappen. Von daher hoffe ich natürlich, dass die Renderings so nicht stimmen. Ne? Weil das sieht nicht so aus, also da erwartet man nicht, dass man das Ding klappen kann. Das sieht aus wie ein Schminkspiegel oder sowas. Ja. Da muss noch mehr gehen. Ja, also der Ansatz mit dem Motorola Razr war eigentlich ganz gut, aber das Problem ist ja mit den faltbaren Displays. Die sind noch nicht so weit. Und ob die jemals so weit sind, das wird man dann sehen. Das Problem ist, dass eben Glas nicht gefaltet werden kann. Das heißt, es ist ein Plastik, was über dem Display liegt. Ja, das ist für das Display selbst, das ist kein Problem. Das kann man aus Polymeren machen. Nur die Abdeckung von diesem Polymer ist entweder Glas oder Plastik. Bisher hat man eben massive Probleme, ein Glas zu entwickeln. Naja, darf sich das dann überhaupt noch Glas nennen? Aber ich bleibe mal dabei, ein Glas zu entwickeln, das man biegen kann. Und zwar so, dass man es sogar falten kann, also richtig zusammenklappen kann. Ja. Und da ist eben noch das Problem, das geht schlicht und ergreifend noch nicht. Deswegen benutzt man eben Polymere oder ähnliche Verbindungen, ja. Und die haben alle das Problem, dass man es mit einem einfachen Fingernagel hier kapital eine Markierung reinmachen kann. Also so richtig total, ja, zack. Und das war's dann. Ja. Dann hat man das für immer auf dem Display. Also es ist nicht ausgereift und meistens auch noch ziemlich teuer. Mal sehen, wie das Xiaomi macht, aber genaueres weiß man eben noch nichts. Huawei hat tatsächlich momentan ein Gerücht am Brodeln. Und zwar geht es da um den Start eines neuen High-End-Mate-Gerätes. Ja, aus der Mate-Serie. So ganz von der Hand zu weisen ist dieses Gerücht natürlich nicht. Ja, man hat da natürlich auch Gründe, warum man jetzt vermutet, dass demnächst, in den nächsten Wochen hier ein Mate S beziehungsweise ein neues Mate angekündigt wird. Ja. Es gab sowas schon mal, das Mate S war im September 2015 erschienen. Hier könnte es vielleicht das so, was weiß ich, Mate S2 oder sonst was, ne, in der Richtung sein. Interessant. Oder aber es ist das Mate 30X. Ja, das gibt es nämlich noch nicht. Und bei der letzten Version gab es ja auch ein X-Gerät. Ja, also könnte es auch ein X sein, X-Gerät, wer weiß. Ja. Man erwartet, dass es entweder 990 5G-Prozessor drin hat oder auch schon den Kirin 1020. Da ist man sich jetzt nicht sicher, aber es ist so gut wie sicher, dass wohl jetzt in den nächsten Wochen ein neues Mate-Gerät angekündigt wird von Huawei. Interessant. Da dürfen wir wieder gespannt sein. Xiaomi bringt jedenfalls ein Mi 10 Youth Edition, also die Jugendedition, heraus nach China. Und was ich absolut genial finde, ist, da gibt es zu diesem Teil eine kleine Doraemon Mini Claw Machine, also so ein Greifer, ja, im Mini-Format und das auch noch im Doraemon-Look. Doraemon, ist schwer zu erklären, ja, eine Anime-Figur aus Japan eigentlich. Wenn ihr die seht, dann wisst ihr sofort, was gemeint ist. Die ist nämlich auch so ziemlich bekannt. Man kann es nur nicht mit dem Namen verbinden irgendwie. Und ja, diese Use Edition dürfte sehr, sehr interessant sein. Und die normale Version ist ja auch schon offiziell gemacht worden jetzt. Heute, glaube ich, war es. Genau heute. Also ganz aktuell, ja. Da kriegt ihr nämlich das Xiaomi Mi 10 Use 5G. Mit einem 50-fach Zoom, Snapdragon 765G. Da merkt ihr, dass es zwar Midrange ist, aber schon ja, eindrucksvoll. Ja. Preis beginnt bei, haltet euch fest, 275 Euro und dafür dann hier schon mal ein 50-fach Zoom-Kamera, ja, 6,57 Zoll AMOLED-Screen, Full-HD-Plus-Auflösung, ja, eine 8-Megapixel-Telefotokamera, ja, mit einer Periskop-Linse, die eben erlaubt, 5-fach optischen Zoom und 50-fach Hybrid-Zoom darzustellen. Außerdem gibt es noch 3 48 Megapixel, beziehungsweise eine 48 Megapixel Kamera, 8 Megapixel Ultraweitwinkel und eine 120 Grad FOV Winkel Linse mit einer Brennweite von 2,2 auf der Frontseite und einem Makro-Shooter, also voll gespickt, ja, mit Kameras ist das Teil, nicht zu fassen. Und hier werden auch möglich sein, eine Slow-Motion-Aufnahme in 720p mit bis zu 960 Frames pro Sekunde zu machen. Das nenne ich mal eine Zeitlupe. 4160 mAh Akku mit 22,5 Watt Fast Charging, heißt also viel Power und schnell geladen, ganz gut. Gibt es in einigen Farben und dann gibt es eben Versionen von 6 GB RAM, 64 GB Storage, das ist die für 275 Euro. Und geht bis zu einer Version für 8 GB mit 256 GB Speicher, also ordentlich für, haltet euch fest, 365 Euro. Wann und ob das Teil außerhalb Chinas erscheinen wird, das muss man erstmal noch sehen. Ja? Aber die Leistungsdaten gekoppelt mit dem Preis sind sehr, sehr gut. Da kann man echt nicht meckern. Und tja, da müssen sich einige doch warm anziehen in Zukunft. Hab's ja schon gesagt. Ja. Übrigens, was auch interessant ist, Huawei, das habe ich nicht gewusst, führt den chinesischen Tablet-Markt an. Und zwar deutlich, hat mehr als die Hälfte Marktanteil von allen Tablets, die es in China gibt. Unfassbar. Also das heißt, da spielen die iPads zweite Reihe. Das ist nicht zu fassen. Jetzt ist ja neu, ich sag's nochmal, das MatePad herausgekommen. Ich habe es ja schon letzte Woche gesagt, aber ich muss ganz kurz nochmal in Erinnerung rufen. 10,4 Zoll IPS-Display, 2200 Pixel Auflösung, Kirin 810 Prozessor, bis zu 6 GB RAM, 128 GB Storage, 8 Megapixel Front-Facing-Kamera, als auch Kamera hinten, aber das ist ja nur zweitrangig bei den Tablets. Android 10 und 7250 mAh Akku. Starten tut das Gerät bei $268 und geht bis $311 mit Wi-Fi beziehungsweise $352 mit LTE. Bei der letzten Version gibt es ja nur die größte Version mit 6 GB RAM und 128 GB Storage. Coole Geschichte, Wahnsinn. Das ist immer wieder sehr beeindruckend, was da los ist auf dem chinesischen Markt. Das ist noch so richtig dynamisch, ja, so wie das bei uns vor 20 Jahren mal war, ne, mit den Computern, wo es dann tatsächlich noch andere Computer gab. Nicht nur immer das Gleiche. Also ich bin da begeistert. Ja. Ihr merkt das schon. Das Honor X10, ja, ich habe mich nicht versprochen. Ja. X10 ist umbenannt worden, ja. Ja, ursprünglich haben alle vermutet, das heißt 10X, so wie 9X, ne, 8X gab es ja. Aber mit diesem 10, da haben die bei Honor wohl gesagt, nö, wir nehmen die X jetzt vor die Zahl, also X10. X10, keine Ahnung warum, vielleicht weil es extend, ja, erweitern, ja, ich weiß nicht, vielleicht irgendeine Spielerei oder vielleicht einfach nur dummes Marketing. Keine Ahnung. Aber egal, ob das jetzt X10 oder 10X heißt, die Daten werden da interessanter sein. Allerdings weiß man natürlich hier nur, also das sind eigentlich mehr oder minder Ratereien. Ja? Die Rumored Specifications sind ein 6,63 Zoll IPS LCD-Screen mit Full HD Plus Auflösung, 120 Hertz Refresh Rate, einen Fingerprint-Reader an der Seite. Das wäre mal interessant. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass die neuen Honor-Geräte alle einen unterm Display haben, aber okay. Dann soll ein Kirin 820 5G-Prozessor drin sein. Also ich glaube, das kann man schon festmachen, ja. Weil bis zu dem Erscheinungsdatum dürfte da kein anderer Prozessor in diesem Midrange-Bereich fassen, ja, wobei das oberste Latte Midrange ist. Mit 4200 mAh Akku und 22,5 Watt Charging. Also wirklich auch da wieder ein interessantes Gerät. Preise weiß man natürlich noch nicht. Ich bin momentan vorsichtig mit Preisspekulationen bei den Honor und Huawei-Geräten, weil ich ja gemerkt habe, dass die in den letzten Monaten preislich stark angezogen haben. Und wenn ich mir da so angucke, was an möglichen Konkurrenten eben jetzt alles auf den Markt kommt, dann muss ich schon sagen, wenn ich mir heute jetzt ein neues Handy kaufen müsste, heute, ja, wenn ich heute eins bräuchte, dann wäre Honor and Huawei bereits schon wieder in question, ja, also in Frage gestellt, ja, weil ich mit der Preispolitik nicht einverstanden bin. Ja. Ich bin nicht so für diese Midrange-Geräte, das wisst ihr, ja. Also ich will schon das Maximale haben, aber ich will es auch das Maximale für das Geld haben. Ja. Und wie man dann solche Preise, die momentan auch Huawei hier einem präsentiert, wie man die noch rechtfertigen soll, weiß ich nicht, wenn zu gleicher Zeit einer meiner Lieblinge übrigens, Ukitel, ja, hier ein Gerät rausbringt, ich möchte das gleich sagen, das würde ich mir nicht kaufen, weil mir das einfach zu schwach auf der Brust ist, ja, aber es ist ein gutes Midrange-Gerät, das heißt, für sehr viele Menschen wäre das Teil wohl wirklich mehr als ausreichend, ja, das hat ein 6,55 Zoll HD Plus Screen in einem 20:9 Format, interessant, hat eine 16-Megapixel-Hauptkamera, 8-Megapixel-Weitwinkelkamera, 5-Megapixel-Makro und 2-Megapixel-Tiefensensoren, also so eine Time-of-Flight-Kamera. Damit ist es auch da im Midrange-Bereich. Wie gut natürlich die Bilder sind, lässt sich da noch nicht davon ableiten. 4000 mAh Akku ist sicherlich sehr, sehr gut für so ein Gerät. Hat einen Helio P25 Prozessor, das ist ein Octa-Core Prozessor, also von daher sollte man im Midrange-Bereich auch zufrieden sein, zusammen mit einer Mali T880 GPU mit 900 MHz sollte das also auch sogar für Spiele ausreichend sein. Ja, also so richtige Spiele meine ich. Ja, nicht nur hier, was weiß ich, so Casual Games, sondern vielleicht auch mal so ein Shooter oder sowas. Ja. Und ja, also von daher ist das ja jetzt nicht unbedingt ein Gerät, das einem aus den Socken haut. 6 GB RAM, LPDDR4X immerhin. Ja, ja. Gut, ja, ne? Aber wenn ich euch jetzt den Preis sage, dann werdet ihr gleich verstehen, warum ich das überhaupt erwähne, das Gerät. Das Ding kostet 99,95. Ja, ihr habt richtig gehört, 99,95. Das nennt sich Ugitel 1018 Pro. Ja, so sieht das aus. Und was soll man da jetzt noch sagen? Ja, und da muss ich ganz klar sagen, also Leute, die Zeit der überteuren Smartphones ist vorbei. Ja, ist vorbei, endgültig. Wenn solche Marken hier kommen und können schon so viel Leistung bringen für so wenig Geld, dann ist in der nächsten Stufe nicht mehr gerechtfertigt, ja, warum man da viel mehr zahlen soll. Also versteht ihr, wenn das Teil jetzt 99,95 kostet, okay, sagen wir mal 100, ja, so, dann müsste ein Gerät, das 200 kostet, doppelte Leistung haben. Also das heißt 12 GB RAM, ja, zum Beispiel. Also wisst ihr, was ich meine? Doppelte Leistung vom Prozessor her, und das ist es nicht für 200 Euro. Ja. Natürlich, wie gesagt, ich würde mir trotzdem natürlich dieses Gerät nicht kaufen. Ja. Ich, weil ich halt mehr Leistung will. Ja. Ich will bis ans Äußerste gehen, aber ich werde nicht bei dem Preis ans Äußerste gehen. Das steht fest. Ja. Und ich habe es ja schon angekündigt, erstmal bleibt hier mein Honor View 20 erstmal noch eine Zeit lang in Benutzung. Und dann werde ich hier bei Marken wie Ugitel oder Ulefone wahrscheinlich eher mich heimisch fühlen. Es sei denn, bis dorthin wird Huawei oder Honor seine Strategie noch ändern. Denn was mich besonders reizt eben an den Huawei-Geräten, ist dieses Google-freie System jetzt. Das finde ich toll. Das hätte ich gerne. Ja, dieses Huawei Mobile Services Ökosystem. Aber auch da sind natürlich Grenzen gesetzt. Sympathie und Unterstützung von einer Firma gehen bei mir nur so weit, wie mein Geldbeutel auch funktioniert. Ganz einfach. Und darüber hinaus bin ich dann eher enttäuscht statt ermutigt. Ja. Das macht sich ziemlich schnell bemerkbar. Nubia könnte ja auch eine interessante Alternative sein, ja, zu den großen Marken, ja. Aber die werden in Europa wohl in absehbarer Zeit nicht so präsent sein. Auch wenn sie ihre Preise schön angeben in Dollar, ja, das ist dann mehr so umgerechnete chinesischen Angaben, ne? Aber auch die haben ein paar interessante Sachen im Feuer, ein paar Eisen. Ja, hier zum Beispiel das Nuvia Play 5G. Auch das ist zwar mehr im Midrange-Bereich angesiedelt, aber hat ein 144-Hertz-Display. Und da macht es natürlich dem Namen alle Ehre. Play 5G. Und wie ihr natürlich auch hier hört, 5G-Unterstützung. Also haben wir schon mal ein Midrange-Gaming-Phone mit 5G-Unterstützung. 144 Hertz, 6,65 Zoll AMOLED-Screen, also auch ziemlich großer Bildschirm. Dieser 5G-Chip ist nicht etwa jetzt gedrosselt bis zum geht nicht mehr. Nein, das ist ein Qualcomm 765G-Chip mit einer theoretischen Durchsatzrate 3,7 Gigabit pro Sekunde. Hammerhart also, da geht was. Das heißt, da wird nicht jetzt hier so eine Sparversion gemacht, sondern es ist der reguläre 765G-Chip. 5100 mAh Akku, das ist stark genug, um auch mal lange zu zocken. Ja, richtig gut. Ein Flüssigkeitskühlsystem ist integriert. Hat auch sogenannte Super-Size-Speakers, also wollen wohl damit suggerieren, dass die auch entsprechend Bass haben. Das wage ich zwar noch zu bezweifeln, aber immerhin reden die von einem DTS-Soundeffekt, dass diese Lautsprecher erzeugen können. Ja, also ist schon interessant. Scheint wohl auch was Besonderes zu sein. Die haben sogar eine Nummerierung dieses Supersize-Speakers. Die haben die Modellnummer 1217. Cool, ne? Ja, was immer das auch bedeutet. Die Kamera ist dann eine Sony 48 Megapixel HD-Linse, ja, und ein 12 Megapixel Selfie-Shooter. Aber da gibt es eben nicht nur auf der Rear-Seite, also auf der Rückseite, der 48 Megapixel IMX582-CMOS, sondern auch eine 8-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und eine 2-Megapixel-Super-Makro-Linse sowie eine 2-Megapixel-Porträttiefe, also das heißt eine Time-of-Flight-Kamera. Dann hat man da auch schon im Kamerabereich was Interessantes. Ja, so. Und jetzt natürlich wieder die Besonderheiten, na, mit dem Speicher und dem Preis. 6 GB Speicher mit 128 GB Storage kommt auf 339 Euro. Dollar. Mit all dem, was ich euch eben gesagt habe. Versteht ihr? Das ist wow. Dann gibt es noch eine Version mit 8 GB und 128 GB Storage für 382 und auch eine, und damit ist es die größte Version, 8 GB Hauptspeicher und 256 GB Speicher für 424. Also, ja, was soll ich denn da noch sagen dazu, ne? Also ich kann nur hoffen, dass das Teil auch auf den europäischen Markt kommt. Jetzt würde doch viele Leute ziemlich glücklich machen, nämlich Mid-Range-Preis, ja, und wirklich schon kratzt das schon an der High-End-Marke, ja, Gaming-tauglich, Flüssigkeitskühlung, 144-Hertz-Screen. Wow, da muss ich schon sagen, hoffentlich kommt das Teil. Tja, die Preise von, die Fantasiepreise, muss ich schon fast sagen, ja, von hier manchen Anbietern, die bringen natürlich auch andere Marken wieder ins Gespräch. Ja, also, ich meine, stellt euch mal vor, hättet ihr jemals gedacht, dass ein OnePlus-Gerät so teuer ist wie ein Motorola-Gerät? Oder dass ein Samsung Galaxy S20 Plus, ja, mal so mit den Leistungsdaten von einem Motorola Edge Plus verglichen wird? Ja, ist aber so. Denn das Motorola Edge Plus ist draußen. Oder angekündigt, ja, kostet den stolzen Preis von 999 Euro. Viel zu teuer, meiner Meinung nach. Aber, und jetzt kommt das Aber, wenn man es jetzt wieder in Relation setzt mit den Geräten OnePlus 8 Pro und Galaxy S20 Plus, sieht das Teil gar nicht mehr so schlecht aus. Ihr werdet gleich Bauklötze staunen. Und zwar Screen 6,57 Zoll. OnePlus hat 6,78 Zoll, Samsung Galaxy hat 6,7 Zoll. Okay, zugegeben, da hat das OnePlus 8 Pro natürlich die Nase vorn. Wobei das ja aber auch noch am nächsten dran ist. Ja. Die Auflösung ist bei den beiden anderen Geräten natürlich größer. Das ist so ein typisches Ding bei Motorola. Muss man aber nicht haben, weil 385 Pixel pro Zoll ist mehr als ausreichend. Prozessor, jetzt kommen wir langsam zu den interessanten Sachen, ist gleich, und zwar bei allen. ja, bei all diesen Geräten, Snapdragon 865. 12 GB RAM, das OnePlus Pro in der, das OnePlus 8 Pro in der größten Version ebenfalls 12 GB RAM. Samsung Galaxy S20 ebenfalls 12 GB RAM. Beim Storage sieht es jetzt anders aus. 256 GB des Motorola Edge Plus. Das OnePlus 8 Pro ebenfalls 256 GB Speicher, also Storage. Ja. Und das Samsung Galaxy S20 Plus hat nur 128 GB Speicher zu einem Preis von $1,199. Im Vergleich zu $999 für das Edge Plus und OnePlus 8 Pro. So, 5000 mAh Akku, das Edge Plus, 4510 das OnePlus 8 Pro und 4500 mAh des Galaxy S20 Plus. Das heißt auch hier der größte Akku des Edge Plus von Motorola. Die Kameras, 108 Megapixel, 8 Megapixel Telefoto, 16 Megapixel Ultraweit und eine 3D Time-of-Flight Kamera. Beim OnePlus 8 Pro haben wir eine 48 Megapixel Kamera, 8 Megapixel Telefoto, 48 Megapixel Ultraweitwinkel und 5 Megapixel Color Filter. Ja. Was immer das ist. Und der Samsung Galaxy S20 Plus, 12 Megapixel Kamera, 64 Megapixel Telefoto, 12 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und 3D Time of Flight Kamera. Jo. Da würde ich mal sagen, also zumindest mal von den technischen Daten her hat da das Motorola Edge Plus die Nase vorn. Ich bezweifle zwar, dass es tatsächlich von der Qualität her die Nase vorn hat, von den Bildern her, aber immerhin. Bei der Front-Facing-Kamera gibt es meiner Meinung nach keine Möglichkeit, dass die Bilder nicht besser sind. Also 25-Megapixel-Kamera beim Motorola Edge deutlich mehr als bei der Konkurrenz, 16-Megapixel beim OnePlus Pro 8 und 10-Megapixel beim Samsung Galaxy S20 Plus ist ja fast schon zum Heulen. So, deswegen haben wir einen Gewinner und ihr werdet es kaum glauben, das ist das Motorola Edge Plus. Ja, warum nicht das 8 Pro? Ich muss sagen, das ist nah dran. Letztendlich macht es aus, die 500 mAh Akkuleistung, das ist deutlich mehr als bei dem anderen Gerät. Die deutlich höhere Kameraauflösung, das wird sich sicherlich gegenüber dem OnePlus 8 Pro, da bin ich mir ziemlich sicher, sehr wohl bemerkbar machen. Und bei der Front-Facing-Kamera auf jeden Fall. Ja. Und hier ist meiner Meinung nach ganz klar der Sieger dann eben das Motorola. Wer hätte das gedacht? Allerdings muss ich auch sagen, bin ich auch schon enttäuscht von dem OnePlus 8 Pro, dass das jemals in die Preislage kommt vom Motorola Edge, also von einem Motorola-Gerät. Das hätte ich nie gedacht. Motorola waren eigentlich immer relativ teuer. Und also das OnePlus 8 Pro ist bei mir, wenn man für mich OnePlus, ja, wäre bei mir angesiedelt bei 699 Euro. Und zwar das OnePlus 8 Pro. 699 Euro. In der größten Ausstattung. Mit 12 GB RAM, 256 GB Storage. Und das wäre dann das Geschichte ganz klar. Da hätte das OnePlus 8 Pro gewonnen. Natürlich hier ganz enttäuschend, das Samsung Galaxy S20 Plus für den Preis, da könnte ich mich beinahe kaputt lachen. Ja. Das grenzt schon an eine Frechheit. Und selbst das Motorola Edge, muss ich sagen, also von diesen drei ist der jetzt zwar der Gewinner, aber für 599 gibt es Besseres. Sorry. Tut mir leid. Okay, weiter geht's. Ihr merkt das schon. Hoho, gnadenlos wird es gehen. Gnadenlos. Huawei hat bereits schon eine Google Maps Alternative in der App Gallery drin. Wisst ihr, dass es angekündigt wurde, dass die eine Partnerschaft eingegangen sind mit, wer war es nochmal? TomTom, genau, TomTom. Und ich weiß nicht, warum die sich so lange Zeit lassen hier, ob es an TomTom liegt oder an Huawei, aber würde mich nicht wundern, ne? TomTom, das ist so eine typische Firma, die brauchen immer ein bisschen länger. Aber egal, an wem es liegt, es gibt bereits eine sehr geniale Alternative und das ist Here. Ja, diese Here We Go nennt sich das. Diese alternative Routing-App. Was mache ich denn? Autonavigation und Maps natürlich, ja. Das ganze Zeug ist kostenlos, Leute. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Here We Go, Stadtnavigation nennt sich das Ganze. Ja, unterwegs mit Auto, Bus, Zug, Rad oder zu Fuß, das alles könnt ihr hier machen. Und es ist ein vollwertiger Ersatz für Google Maps. Das finde ich wirklich äußerst interessant, was da los ist. Offline-Karten, auch international. Ja, egal, ob ihr jetzt in USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Kanada, Australien und mehr als 100 weiteren Ländern unterwegs seid, ja, ihr könnt euch die Karten offline herunterladen und habt dann eben die Möglichkeit, sogar ohne dass ihr Empfang habt, die Navigation zu nutzen. Eine richtige Turn-by-Turn-Navigation, die eben euch da durchleiten kann, durch Verkehr und Straßen. Nicht schlecht. Ab sofort verfügbar. Also, ja, das ist die Google Maps Alternative eigentlich, auf die alle gewartet haben. Warum TomTom noch nicht verfügbar ist, weiß ich nicht genau. Die wird auch noch kommen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Vielleicht arbeiten die auch mit Huawei ja so zusammen, dass es tatsächlich Huawei Maps gibt, dann irgendwann, ja. Und das halt noch ein bisschen braucht, bis es gebacken ist, aber hier diese App ist ja von einer ganz anderen Firma alleine gemacht. Anbieter ist einfach Here Apps Limited, ja, und ist eben in der Huawei App Gallery ab sofort verfügbar. Ja, was will man sagen? Cool, ne? Optimal. Ich werde die testen, genauso wie ich OSM End live testen werde. Also das heißt, bin ich schon dazu gekommen. Ich meine, ich kenne OSM End, ich habe das auch schon benutzt. Die ist auch ganz passabel. Allerdings waren es auf den früheren Handys, waren die etwas langsam. Ja, ganz klar, aber heutzutage sind die Handys natürlich deutlich stärker. Warum ist die langsam? Weil die Routenberechnung eben auf dem Smartphone gemacht wird, nicht auf dem Server irgendwo. Ja, das hat Vor- und Nachteile. Vorteile ist natürlich, die Daten bleiben auf einem Handy. Ihr braucht auch keine Verbindung. Ja, die Routenberechnung erfolgt im Gerät zu jeder Zeit, sodass es eben hier bei euch auch stattfinden kann, wenn ihr überhaupt keinen Empfang habt. Ja, das ist nicht schlecht. Und ja, gut. Also, Alternativen gibt es jetzt mehr als genug für Huawei-Geräte, aber diese Here-Maps sind natürlich auch Alternativen für alle Leute, selbst wenn ihr die Google-Services habt. Schaut euch mal diese Apps an, vor allem OSM End, das ist eine echte Alternative, datenschutztechnisch, zu der Google Maps-App und die kann wirklich so viel, also die meiner Meinung nach kann die deutlich mehr, oder was heißt meiner Meinung nach, das ist nicht meine Meinung nach, sondern die kann wirklich deutlich mehr als die Google Maps App. Wenn ihr nun mal guckt, geht mal in ein Waldgebiet und guckt euch mal da die Map an bei Google Maps mittlerweile. Die ist nicht mehr brauchbar. Früher war das anders, aber die haben ja immer weiter dieses Distraction, ja, wollten die da immer weiter verhindern mit der Folge, dass man so weit ranzoomen muss, dass man schon nicht mehr vernünftig wandern kann mit der Karte. Ich nutze CGeo, da hat man eben die OpenStreetMaps-Karten drin, aber mit OSM End hat man da natürlich dann noch eine tolle Ergänzung, auch was die Autonavigation betrifft, die kann man nämlich auch miteinander verbinden, CGeo und diese USM-End-App, CGEO ist eigentlich eine Geocaching-App, hat aber eben integrierte Maps. Kann man aber auch externe Maps benutzen. Und USMN bietet da wirklich unwahrscheinlich viel. Also egal, ob ihr eine Elektrotankstelle sucht, ja, einen Parkplatz oder sonst irgendwas, ihr könnt alles dort aufrufen. Das ist unglaublich. Da gibt es sogar einen Wikipedia-Layer für die Karte, wo ihr dann alle Sachen, die bei Wikipedia eingetragen sind, auch dort angezeigt bekommt, ja, und dann eben auf Klick Informationen dazu bekommt. Ja, auf Klick, ja. Das ist absoluter Hammer. Es erschlägt einem natürlich zuerst mal die Menge an Optionen. Also nehmt euch ruhig eine Stunde Zeit, bis ihr eure ganzen Karten konfiguriert habt. So lange wird es bestimmt dauern. Ihr könnt nämlich die Karten bei USM End unabhängig voneinander konfigurieren. Also ihr habt eine normale Kartenansicht, die ihr einfach so nutzt, wie wenn ihr guckt, okay, wo ist denn jetzt der Ort und wie sieht es denn dort aus und hin und her, ja. Und dann gibt es eine Karte speziell für Autonavigation, eine Karte speziell für Busnavigation, eine Karte speziell und so weiter und so weiter. Und da könnt ihr komplett auch ganz andere Kartenmaterialien benutzen. Ihr könnt zum Beispiel die Karte für den öffentlichen Nahverkehr, ja, könnt ihr tatsächlich, da gibt es eine spezielle Karte für den öffentlichen Nahverkehr bei OSM, bei OpenStreetMaps, die könnt ihr dann zum Beispiel einbinden, ja, oder ihr nutzt zum Beispiel für zu wandern, ja, die normale Ansicht, benutzt ihr dann eben die Topokarten, die ihr da freischalten könnt, wie gesagt, bei dem OSM Live ist alles freigeschaltet, und dann habt ihr Höhenlinien, ja, die ihr eingeblendet habt, damit ihr wisst, okay, dort ist es steil, ja, weil glaubt mir, 1 Kilometer ist nicht 1 Kilometer. 1 Kilometer kann 2 Stunden dauern oder 10 Minuten, ja, kein Problem, gibt's alles. Ja, Wahnsinn, ist jedenfalls diese Möglichkeiten, die diese App bietet. Aber auch, wenn ihr sagt, okay, das ist mir alles zu kompliziert, ich möchte einfach eine Navigations-App fürs Auto haben, aber ich will kein Google Maps, dann könnt ihr zum Beispiel auch mal hier diese Here-Karten angucken, Here-We-Go-Karten oder Karte-App. Ja, die gibt es auch im Play Store. Die gibt es nicht nur in der Huawei Gallery, die gibt es auch im Play Store. So, jetzt mal weiter gucken, da ist noch was. Achso, ja, genau. Ich habe es, glaube ich, vorhin schon mal gesagt. Das Huawei Mate Pad 10,4 ist jetzt offiziell mit Kirin 810 Prozessor. Ja. 2000 mal 1200 Pixel. TÜV Rheinland zertifiziert übrigens. ist kompatibel mit dem M-Pencil. Der ist auch ganz neu. Damit ist ein vernünftiges Tablet auf dem Markt mit genug Power, 4 GB RAM fängt es an, 64 GB Storage und geht bis 6 GB RAM, 128 GB Storage mit LTE. Anfangen tut es bei $270 und hört auf bei $350. Die Preise sind natürlich phänomenal, sogar oder insbesondere, wenn man sieht, dass das Teil auch einen Micro-SD-Karten-Slot hat für Erweiterung bis 512 GB Speicher. Das ist zwar immer so eine Sache, also mit Apps könnt ihr da nicht viel anfangen, deswegen empfehle ich euch auf jeden Fall die 128 GB. Macht bitte nicht den Fehler und kauft euch die 64 GB Version. Ihr werdet damit nicht mehr glücklich. Ja? Aber 128 GB für Apps und die Daten legt ihr dann auf die Micro-SD-Karte und dann seid ihr gut bedient damit, ja, zum Beispiel Filme, die gepuffert werden, Prime Video, denke ich da, ja, da hat ein Film, wenn ihr eine gute Auflösung das sehen wollt, hat da schon mal etliche Gigabyte, ja, dann könnt ihr da das auf die SD-Karte legen, die Musik, die Fotos und so weiter und dann habt ihr in eurem Gerät noch viel Platz für die Apps. Ja, Apps zu installieren auf Micro-SD-Karte ist eigentlich mit der jetzigen Android-Version, ja, vergesst einfach, ja. Ihr habt also da App-Speicher wieder. Ist ja fast wie früher in den Anfangszeiten von Android, ja. Unglaublich. Ach je, das Thema hätte eigentlich zu der Rios Wochensicht eher gepasst, aber jetzt habe ich es irgendwie vergessen, dort zuzuordnen, ja. Muss es halt hier tun, ne. 15 Jahre Vor 15 Jahren gab es das erste YouTube-Video. Seitdem ist natürlich viel passiert. Damals war das absoluter Traum. Ja, mittlerweile ist es nur noch eine Kommerzschleuder geworden. Ja, mit mehr Restriktionen als alles Mögliche. Von daher bleibt nach diesen 15 Jahren nicht nur Positives übrig. Ja? Also wie gesagt, sagen wir mal noch vor bis zu 5 Jahren war alles super toll. Ja? Und dann ging es aber drastisch einen Berg runter. Wer hätte eigentlich übrigens gedacht, dass es 15 Jahre her ist? Ne? Das ist 2005, das ist ein absoluter Wahnsinn. Ne? Da hat man schon. Auf der einen Seite denkt man, Mensch, 15 Jahre gibt es das schon, das ist ja irre. Auf der anderen Seite denkt man, Moment, 2005, ja, was gab es denn vor 2005? Wie, keine Videos? Keine Videos bei Google 2005? Ja, man kann es kaum noch überlegen. Ne? Stellt euch mal vor, 2001, ne? Da gab es auch noch kein Twitter. Ja, gab es kein Twitter. Unglaublich, wie hat man eigentlich damals gelebt? Ne? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Das ist jetzt irgendwie total unvorstellbar. Okay, jetzt lebe ich auch ohne Twitter. Ja, wieder ohne Twitter. Aber und YouTube, okay, da kann ich mich noch nicht ganz entziehen. Allerdings über einen Webbrowser auf dem Smartphone habe ich keine YouTube-App mehr. Aber auf dem Computer, da gucke ich es und natürlich über einen Webbrowser, da gucke ich also noch rein. Weil es dann doch sehr viele vernünftige Sachen gibt noch. Aber selbst was einzustellen, das ist, ich weiß nicht, das ist so wie bei eBay. Ja? Am Anfang war das alles so cool, da konnte man seine Sachen verkaufen, war schön froh und so. Und da gab es immer mehr Restriktionen. Ja, bei jedem Mal, wo man eine Auktion eingestellt hat, war man mit einem Bein schon im Knast. Ne? Und so ähnlich ist es hier bei YouTube auch. Also das ist, ja, da wird einem jede Freude genommen. Wer schuld dran ist, weiß ich nicht, aber letztlich heißt es, YouTube, schön war's, jetzt gibt's was Neues oder es muss was Neues geben. Übrigens, trotz jeder Kritik von mir wegen dem Preisen von dem OnePlus 8, OnePlus 8 sind ausverkauft, und zwar alle Sorten, ja, gibt's also momentan keine, müssen erst wieder welche gemacht werden. Allerdings, ich sag's auch ganz ehrlich, auch wenn das die Schlagzeile hier gemacht hat in den Tech Medien. Das kommt daher, weil einfach zu wenig produziert worden sind. Da sind wir eigentlich sicherlich einig, weil alle Firmen haben momentan Produktionsprobleme. Das sind noch die Nachwirkungen wegen der Covid-19-Krise in China. Ja, die fahren zwar jetzt alles wieder hoch, aber die Lieferketten sind halt eben noch nicht komplett wiederhergestellt. Deswegen wird zum Beispiel auch die PlayStation 5, habe ich ja schon gesagt, in der Reviews-Wochensicht mit sehr viel weniger Stückzahlen anfangs erscheinen als die PS4. Wenn ihr also eine haben wollt, müsst ihr vorbestellen oder ihr werdet über Monate keine PlayStation 5 bekommen, das steht fest. Von daher, sage ich mal, sind die Aussagen, die gehen weg wie warme Semmeln, sicherlich falsch beim OnePlus 8. Trotzdem verwundert eine Nachricht, die hier bei GSM Arena eingegangen ist und die auch bestätigt ist von OnePlus, nämlich dass tatsächlich 90% der Arbeiter in Europa aufgekündigt wurden. Ende. Also Wahnsinn. Das heißt, man hat nur noch eine Notbesetzung in Europa. Ja, UK, Frankreich und Deutschland, ja, nur noch eine Notbesetzung, das trotzdem angeblich so tollen Start von dem OnePlus 8. Natürlich sagt OnePlus hier, das sind Sachen, die innerhalb einer normalen Strukturierung gemacht werden, in Europa unabhängig von der Lage von OnePlus. Okay, ja. Na gut, also eine Umstrukturierung, ja. Was aber natürlich auch bedeuten kann, dass Europa nicht mehr zu den ja, Hauptschwerpunkten von OnePlus zählt. Ja, das ist schon bedenklich. Wie auch immer, wenn man einen Vertrieb ausbauen will, Bekanntheitsgrad steigern will, da macht man das nicht, indem man Personal abbaut, 90% des Personals abbaut und eventuell dann andere einstellt, um die 10% noch zu ersetzen. So sieht nämlich eine weitere Aussage aus, ja, die dann sagt, Tatsache ist, wir stellen in Europa sogar ein. Okay, gut. Also ihr seht, das ist ziemlich verwirrend. Und inwiefern das hier auch mit der Covid-19-Krise zusammenhängt, bleibt natürlich abzuwarten. Was hier im Hintergrund passiert, ist jedenfalls sehr verwunderlich, dass das in dieser Phase passiert. Und letztendlich könnte das auch eben das, was ich vermutet habe, darauf hindeuten, dass man zwar hier ausverkauft ist, aber dass man eben auch, ja, sagen wir mal, lächerliche Stückzahlen nur vorrätig hatte, nur herstellen konnte. Denn wenn ich mir so die Posts angucke im Netz, ja, dann sind die Leute entrüstet wegen den Preisen von dem OnePlus Pro beispielsweise. Das kann ich schon nachvollziehen, weil eben OnePlus immer die billigste Marke war im Vergleich zur Leistung. Und jetzt sind sie, ja, viel teurer als manche Konkurrenten. Ja, teilweise sogar schlechtere Leistung. Das kann ich nicht mehr nachvollziehen. Und offenbar in Europa auch andere Leute nicht mehr. Ja. Gut, ich bin mal gespannt, was wir da noch hören werden in Zukunft. Für mich klingt das allerdings ganz normal wie ein Abbau von Personal und Kapazität, und das heißt, dass man da wohl negative Auswirkungen zu spüren kriegt bei OnePlus. Gut, ich habe ja vorhin schon was von einem Honor X10 gesagt, ja, der angebliche Nachfolger vom Honor X9. Und es wird tatsächlich erwartet, dass das Teil so um die 130 Euro kosten würde. Das wäre natürlich schön, wenn das sich bewahrheiten würde. Aber wie gesagt, letztendlich durch die komische Preispolitik von Huawei und Honor wäre ich dann noch sehr vorsichtig. Und ich denke, dass es effektiv wohl doch teurer sein wird. Aber abwarten und Tee trinken. Ah, Tee trinken. Moment, das mache ich jetzt gerade. Ah, das muss sein. Ah, so. Ich weiß nicht, wie viel Stehfärbe ich da drin habe. Also er ist süß, sagen wir mal so. Ne? So, eins von meinen Lieblingsthemen. Chatten per Mail. Genau, so sieht's aus. Alle wollen immer den besseren Chatdienst haben, aber der beste Chatdienst für Nachrichten ist Mail. So sieht's aus. Nur die Form, wie das eben rübergebracht wird, ist halt manchmal etwas, komisch, sagen wir mal. Ne? Mutet es an. Aber was, wenn ein Programm einfach eine App einfach chattet und man sieht es wie Chatnachrichten, aber es geht über E-Mail. Ja, tja, genau so kann man das machen. Und dann neue Messenger, weiß gar nicht, warum das so lange gebraucht hat, ja, OxCoy nennt sich der, ja, der kann das. Und der Vorteil ist, dass alle Leute, die eine E-Mail-Adresse haben, erreichbar sind. Also nichts wie alle möglichen Messenger, dann braucht der andere auch den Messenger. Nein, er braucht gar nichts. Er braucht einfach nur eine E-Mail-Adresse und irgendein 0815 E-Mail-Client, dann kann er antworten. Wenn er natürlich sagt, okay, das sieht so komisch aus, will nicht auf eine Mail antworten müssen, dann kann er hier auch mit dem OxCoy dann entsprechend chatten, wie eben ein ganz normales Chatprogramm, ja, nur eben das Protokoll, was übertragen wird, E-Mail und damit kompatibel zu allen Menschen, die eine E-Mail-Adresse haben. Und ja, jeder, der ein Smartphone hat, hat auch eine E-Mail-Adresse. So. Wer die nicht nutzt, ist eigentlich, lassen wir das. Ja, ich meine, man muss sie nicht benutzen, aber man hat sie. Und wenn man eine E-Mail bekommt, dann kriegt man auch eine Anzeige und entsprechend ist man auch erreichbar. Fertig. So. Ja, genau. Chat over IMAP. Ja, das steht für das COI OX KOI. Ja, was OX ist, weiß ich nicht genau. Ne? OX am Berg. KOI Chat over IMAP. Ja. Die Problematik, warum das offenbar so lange dauert, ist, dass die natürlich noch Sonderfunktionen einfügen wollen. Was ist zum Beispiel mit Fotos? Gut, das wäre bei E-Mail jetzt eigentlich keine große Sache, aber andere Sachen, ja, sind eben noch ein bisschen schwieriger umzusetzen. Die Frage heutzutage ist natürlich, und dann das ist halt immer wieder die Gefahr, wenn etwas so langsam voranschreitet. Es ist nicht das erste Mal, wo ich über OX-KOI berichte, ja. Hat jetzt eben wieder ein Update bekommen. Also die App ist jetzt quasi da. Ja. Aber sie hat halt eben noch nicht alle Funktionen, die man ursprünglich implementieren wollte. Jetzt ist natürlich ganz klar, in dem Moment, wo wir hier warten, bis diese App richtig funktioniert und das System richtig funktioniert, auch wenn es die besten Voraussetzungen hat, nämlich Kompatibilität zu allen Nutzern, ja, ohne dass die was machen müssen, das ist ein fantastischer Traum, aber die Anforderungen werden eben höher. Und wenn ich mal sehe, dass man heute jetzt seit der Covid-19-Krise eben Chatprogramm auch gleichsetzt mit Videokonferenz, dann ist es natürlich wieder übelst. Ja. Die waren wieder zu lange hinten dran. Ja. Und die müssen auch hier daran denken, dass man eben nicht nur Fotos heutzutage übertragen will, ja, sondern eben auch Videochats machen will und da zumindest eine API einrichten, dass man das eben auch machen kann, initiieren kann über so ein Programm. Technisch wäre das ja kein Problem. Man verschickt den Link, jemand, der die App hat, da wird eben entweder über die API ein Videochat geöffnet in der App oder man ruft eben eine Web-API auf, wo dann eben der Videochat aktiviert wird. Da muss der Nutzer gar nichts davon mitbekommen. Und wenn er das am Computer macht, dann wird eben im Browser der Link geöffnet von dem E-Mail-Programm, von einem ganz stinknormalen E-Mail-Programm und man bekommt eben hier Zugang zu diesem Videochat. Das sind Sachen, die funktionieren jetzt so schon. Ja. Theoretisch kann man das auch schon machen mit diesem OX-KOI-Manager, indem man zum Beispiel einfach einen Skype-Meet-Link schickt und dann funktioniert das exakt so, wie ich das eben gesagt habe. Nur das Problem ist, dass die Leute gerne was haben wollen im Programm, wo steht, da klicken für Videochat und dann muss der Rest automatisch funktionieren und das müsste umgesetzt werden. Warum machen sie es nicht? Ich weiß nicht genau und da habe ich wieder das Gefühl, man versteht nicht so genau, wo die Schwerpunkte der normalen Menschen lagen und sich hinentwickeln. Ja, also da muss man wirklich aufpassen. Immer wieder wurde dieser Fehler gemacht, ja, in dieser Open-Source-Szene und im Prinzip ist das System ja, wenn man so will, Open-Source, ja. Und da wurde immer wieder der Fehler gemacht, dass es nicht relevant ist, was die Entwickler sehen, was man braucht, sondern was die Menschen wollen. Und wenn die Clicky-Bunti einmal drauf drückt und Window schön bunt poppt auf mit Gesicht von demjenigen, mit dem ich sprechen will, wunderbar, dann müssen die das implementieren und zwar schnell, bevor es keinen Markt mehr dafür gibt, sozusagen. Ja, gut, hier hat man eben den Vorteil, dass es eben auf E-Mail basiert und von daher wird es sowieso funktionieren. Ja, egal, da braucht nur einer die App zu installieren und schickt dann eben die Links und die Chats eben an andere Personen und dann können die das nutzen, egal ob die die App haben oder nicht. Und wenn die dann sagen, du, warum schickst du mir immer auf blöde E-Mail, ne? Und dann sagt er, ja, dann hol dir Oxkoi. Dann kannst du es komfortabler benutzen, ja, oder du musst dann eben weiter die E-Mail lesen, fertig. Ne? So, also ganz locker, flockig könnte man das implementieren, aber es muss halt jetzt auch passieren, sonst ist wieder mal so ein Momentum weg. Ja, wie versprochen bleibe ich natürlich weiter dran an dem Thema und wird hier auch das, wenn es dann richtig gut funktioniert, euch auch diese App mal genauer vorstellen. Interne Dokumente zeigen, dass Google 50% des Marketingbudgets gecancelt hat, abgeschafft hat, abgebrochen hat und auch keine neuen Jobs mehr vergeben wird. Ja, also das in dem Bereich, ja. Also das ist schon heftig. Was ist passiert? Keiner weiß es. CNBC hat das aufgefasst, das Thema. Und das ist natürlich sehr fragwürdig, was passiert. Ist es langfristig angelegt, diese Aktion, oder ist es nur eine kurzfristige Reaktion auf vielleicht zurückgehende Nachfrage? Jetzt muss ich schon wieder sagen, wegen der Covid-19-Krise. Oder ist es eine neue Strategie, die Google fährt? Auf jeden Fall ist es äußerst schlecht, meiner Meinung nach, wenn man das Marketing-Team hier dezimiert, um die Hälfte reduziert und keine neuen Jobs mehr im Marketing-Bereich vergibt. Google hat ja immer das Marketing-Problem schon mit diesem großen oder mit der doppelten Menge an Marketingmenschen. Ich meine, in den letzten 2 Jahren ist vielleicht klein wenig besser geworden, aber man sieht nach wie vor, dass Google nicht versteht, dass sie eben Offline-Werbung machen müssen. TV, Radio, Printmedien, ja. Oder auch spezielle PR-Aktionen fahren müssen. Da reicht nichts, wenn man sagt, na, hier ist ja, der 25. neue Chat-Client und denken, dann passiert irgendwas damit, der wird erfolgreich. Das ist ein Quatsch. Ja, da muss eben, ich habe es schon mal gesagt, die haben schon Google Allo in den Sand gesetzt, meiner Meinung nach. Unglaublich, dass so eine geniale App wie Google Allo einfach so in den Sand gesetzt wurde. Aber da hätte halt müssen 100 Mal am Tag in jedem Fernsehsender laufen, ne? Google Allo, cool, der neue Scheiß, ne? Installiere jetzt oder sei ein Idiot, ne? Be there or be square, ne? Wie es immer so schön heißt im Englischen. Und so eben die Leute dazu bringen, etwas zu installieren, wo man sich ohne Motivation dann vielleicht nicht mal was davon hört. Ich meine, wir müssen eine Umfrage machen, ja? Könnt ihr Google Allo? Allo? Was denn das, ne? Also, ganz klar. Und von daher, Google ist da nicht alleine. Fast jede Firma hat natürlich hier ein Bekanntheitsproblem und auch ein Erklärungsproblem. Warum soll ich das jetzt nutzen, dieses Produkt? Aber von Google hätte man halt erwartet, dass sie genug Power haben, um da auch mal was durchzudrücken. Und wenn man das eben nicht macht, dann klappt es nicht, auch wenn man Google ist, ne? So sieht's aus. Und deswegen jetzt die Marketingabteilung noch weiter zurückzuschrauben, ich weiß nicht, also ich sehe da keinen großen Optimismus hinsichtlich Sachen wie Google Stadia oder ähnliches, wenn da nicht massiv Werbung gemacht wird, ja. Und ich meine massiv Werbung, ja. Wir werden es gegen Jahresende werden wir sehen, wenn Sony, Microsoft ihre Mega-Werbespots bringen, wo man wahrscheinlich jede 5 Minuten am Fernsehen irgendwas, irgendeinen Jingle hört von Microsoft oder von Sony, ja, und dann ihre Produkte platzieren, zumindest in den Fernsehsendern der Zielgruppen, ja, das ist ja besonders wichtig. Online-Werbung wird da geschaltet werden, wie verrückt. Und dann werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Google Stadia muss da mitmachen. Die müssen sogar noch mehr machen als Sony und Microsoft, wisst ihr? Das ist ja klar, ne? Also ich brauche keine Werbung mehr, um eine Sony PS5 zu kaufen. Das steht fest. Und ein Microsoft Xbox-Spieler, der wird auch die neue Series X kaufen ohne Werbung. Ja, also die Sache ist immer, wie der mehr Leute bekommen will, von dem Konkurrenten vielleicht noch Spiele abziehen. Und jetzt kommt da Google Stadia, ne? Sowieso schon sehr fraglich, ob das überhaupt technisch geeignet ist, für einen Konsolenspieler jetzt oder einen PC-Player jetzt dazu zu bringen, über Google Stadia zu spielen. Und da ja, braucht man Werbung, Werbung, Werbung. Da muss einem klar gemacht werden, ja, das ist das Beste. Und wenn du das spielst, dann bist du Gott, ja, und dann geht es, ne? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Aber tja, so funktioniert es nun mal. Ich weiß nicht, dass ich als ja, nicht Google Angestellter der größten Firma, die man sich hier so vorstellen kann, ja, dass ich das sagen muss und Google das offenbar nicht kapiert, nach Jahren immer noch nicht kapiert, wie man Produkte lanciert. Und naja, aber weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht wollen sie auch nicht. Vielleicht wollten sie nie, dass eine App von ihnen so erfolgreich ist. Vielleicht wollten sie nie, dass Google Stadia erfolgreich wird. Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das tümpelt da so vor sich hin. Und bald ist das Zeitfenster zu. Ja. Was bis Dezember, bis Weihnachten nicht erfolgreich ist, ist tot. Ja, ganz einfach. Gut, dann als letztes gibt es hier noch. Nee, das ist sogar schon das letzte Thema gewesen. Wow, Wahnsinn. Irre, ich bin ja saumäßig schnell heute wieder. Moment mal, schnell. Oh Gott, ist schon 1:21 Aufnahme. Ich wollte eigentlich nur eine Stunde machen. Naja, will ich immer. Gut, okay, schnell noch in die Community reingucken. Viel gab es da nicht. Seit der Covid-19-Krise ist hier in der Community nicht mehr viel los. Ganz klar, ich weiß auch schon warum. Ne? Wenn man daheim ist, macht man eben andere Sachen als Podcasts zu hören und so weiter. Ne? Das habe ich ja schon gesehen und auch gelesen, ja, dass es so ist. So, also es ging da erstmal drum um eine Sache, Zwangsüberwachung aller Android- und Apple-Geräte, Panik, ja. Da habe ich einen Artikel wohl falsch verstanden. Das hat mich der Chris darauf hingesprochen. Ich habe mich ja schon letzte Woche dazu geäußert, dass ich das eigentlich richtig finde, wenn man, um die Corona-Pandemie einzudämmen, auch mal ein bisschen über die Stränge schlägt und dass der Datenschutz eben gegenüber der Sicherheit der Gesundheit zurückstecken muss, ja. Nur, ich hatte den Artikel offenbar falsch verstanden, weil er eben doch ein bisschen, fragwürdig geschrieben war. Das muss man schon sagen. Insgesamt ist er natürlich absolut richtig dann, aber der war eigentlich mehr die Richtung, die ich auch erwähnt habe, nämlich genau das, dass man hier jetzt vielleicht in der Krise auch nicht unbedingt hier zu zimperlich sein sollte, weil, ja. Also es ist wichtiger, dass wir mit unseren Daten leben und nicht wegen unseren Daten sterben. Okay, das habe ich also wirklich falsch verstanden. Ja. Und da kommt noch ein Link, keine Panik, wenn die Jungs, in Anführungszeichen ja vom CCC, ja, Anmerkung der Redaktion, nichts gefunden hätten, wäre ich auch sehr enttäuscht. Nämlich der Spiegel hat hier ein paar Probleme, ein paar Schwachstellen entdeckt in der Corona-App. Weiß nicht, wie sie da dazu gekommen sind. Die Bundesregierung hat ja, glaube ich, auch mit dem CCC zusammengearbeitet und ihnen auch diese Apps, soweit ich weiß, zum Test zur Verfügung gestellt. Die haben da auch wirklich was gefunden. Natürlich, klar, wird schwierig sein, aber ja, wie der Chris gesagt hat, natürlich, Chaos Computer Club findet immer was. Ja? Das soll nicht abwertend sein. Das ist gut so, dass sie immer was finden. Man muss halt abwägen, inwiefern dann das, was gefunden wurde, auch tatsächlich ausreichend ist, um die App dann komplett zu canceln oder umzubauen oder ähnliches. Aber das ist ja sowieso noch in der Mache. Die Konzepte werden ja permanent geändert. Jetzt ist die Bundesregierung doch auf den Trichter gekommen, dezentral das zu machen. Google und Apple hat schlicht und ergreifend die Bundesregierung erpresst. Die wollten das nicht zentral machen. Was natürlich eben die App auch wesentlich weniger wertvoll macht für die Pandemieverfolgung. Ich weiß nicht, ob man sie dann überhaupt noch nutzen sollte. Keine Ahnung. Aber wie auch immer, es wird dann quasi so Art Datenspende, ja, von der Datenspende wird gesprochen. Der Chris hat auch gesagt, ich wäre auch gerne bei der Datenspende mit dabei gewesen. Allerdings, wie bei vielen anderen Nutzern, Samsung Health wird nicht unterstützt. Ja, genau, und natürlich auch Your Way Health wird, soweit ich weiß, nicht unterstützt. Und damit ist es natürlich auch für mich leider uninteressant. Ja, dann zum Thema PC und so weiter, dass man in der Krise eben doch wieder einen PC braucht. Ich glaube, das war ein Thema, das war eigentlich eher für die Rieses-Wochensicht gedacht, aber trotzdem kurz, ganz kurz, der Chris schreibt auch, ich habe eine ganze Zeit lang keinen PC mehr benutzt und habe alles, was ich machen wollte und musste über das Handy erledigt. Wegen der Krise habe ich mir nun auch wieder einen neuen Laptop zugelegt und ja, in erster Linie zum Spielen. The Elder Scrolls Online. Ich muss allerdings feststellen, dass am PC auch viele andere Dinge wesentlich einfacher mit weniger Aufwand zu erledigen sind als am Smartphone. Ja, also das sind auch die Sachen, wo ich gesagt habe, wenn man hier produktiv sein muss, ist es eben bei einigen Sachen doch effektiver, ja, wenn man das am PC macht. Beim reinen Konsumieren, zum Beispiel im Internet surfen, News lesen, das kann ich wunderbar am Smartphone, da brauche ich keinen PC dazu. Aber für eben produktive Dinge wäre es dann doch ganz gut. Aber wohlgemerkt, ich habe jetzt, und das glaube ich, zählt auch für den Chris, nicht davon geredet, jetzt einfach alles am Smartphone-Display zu machen, sondern wir reden vom Desktop-Modus, zum Beispiel hier von meinem Honor View 20. Da schließt man das nämlich an ein Gerät an und dann hat man eine ganz andere Oberfläche, ja. Die lässt dann auch vernünftiges Arbeiten zu. Aber dennoch sind eben einige Programme, die da vermisst werden. Das mag den einen härter treffen als den anderen. Wie gesagt, wenn man rein nur konsumiert, ist das super toll. Dann braucht man eigentlich keinen PC mehr. Aber sobald man wieder anfängt hier zu arbeiten mit Tabellen, ja, mit Textverarbeitung und alles Mögliche, da kommt es ja auch auf die angeschlossene Hardware an und so weiter und so weiter, dann kommt man eben ganz schnell wieder dahin, dass man sagt, okay, also hier ist ein normaler PC eben effektiver. Ja, und ich merke das halt jetzt auch hier beim Netcast machen, ja, ist effektiver. Ich will es mir eigentlich nicht ganz eingestehen, aber wenn ich mir das jetzt hier so angucke, etliche Windows offen, der Audio Recorder läuft im Hintergrund auf Linux und so weiter und so weiter. Habe meinen geliebten Emacs jetzt im Org-Modus, mache ich jetzt die Shownotes, ja. Und wenn ich mir das alles so angucke, dann muss ich klipp und klar sagen, ja, ist besser, ne, zu machen, wenn man was macht. Gut, dann komme ich jetzt zu schnell zur App der Woche, beziehungsweise zu den Apps der Woche. Ja, ich wollte jetzt eigentlich ein bisschen länger darüber sprechen, aber ich mache es jetzt kürzer, weil wir schon so lange Sendung haben, das ist unglaublich wieder. Bei mir war es das Problem, ja, Raspberry Pi, ihr wisst, da habe ich rumgedoktert und das Problem war immer, ich möchte komfortable Infos haben, wie der Status von meinem Raspberry ist, vor allem wenn er, wie geplant war, eigentlich 24 Stunden an sein soll. Ja. Hat sich zwar dann Luft aufgelöst, mehr dazu hört ihr in der Rios Wochensicht, da geht es nämlich um die Installation und Deinstallation von Pi-Hole. Das Programm, das leider unnütz geworden ist, schade eigentlich, aber da habe ich gedacht, okay, da muss es doch was geben, wo ich das System besser kontrollieren kann, ohne dass ich mich in eine Shell einlogge, ja, und das eben hier darüber abfrage. Und es gibt's, nennt sich Raspi-Check, ja, das muss man sich erstmal auf der Zunge vergehen lassen, ist eine App, die gibt es, soweit ich weiß, auch im Play Store, aber ich habe hier die F-Droid-Version verlinkt, das ist die identische Version, ja, Open Source, free, kostenlos, also, und der loggt sich ein über SSH, ja, und fragt dann in einer, ja, recht übersichtlichen Ansicht, simpel, alle möglichen Sachen ab, zum Beispiel der Freispeicher, wie lange das Gerät läuft, der Disk-Status, die CPU-Frequenz, Temperatur vor allem wichtig, ja, die Voltzahl, so dass man immer genau im Auge hat, ob noch alles so funktioniert. Ja, man sieht, wie viel Speicher noch vorhanden ist auf dem Gerät, ja, wann der Systemstart war, auch die Systemuhrzeit kann man sehen und dann vergleichen, ja, weil das manchmal beim Raspberry Pi ein Problem ist. Hm? Die Firmware-Version kann man sehen, also alles, was man sehen muss. Und als Schmankerl, ja, finde ich sehr gut, man hat hier so einen Außen-Ein-Button oben auf der Leiste und wenn man da drauf drückt, dann kann man auswählen, Neustarten oder System anhalten. Das ist eine nicht zu unterschätzende Erleichterung für den Raspberry Pi, selbst wenn man das Gerät neben sich stehen hat. Ja, wenn man da nämlich dann keinen Monitor dran anhat, so einfach ausschalten geht nicht, weil es gibt ja keinen Ausschaltknopf beim Raspberry Pi. Yep. Aber ihr müsst den regelgerecht herunterfahren und ich habe zwar mir einen Schalter gebastelt, ja, also ich habe das Problem quasi gelöst, noch bevor ich die App installiert hatte, aber wenn er das nicht will, der kann das auch komfortabel jetzt mit seinem Smartphone machen, herunterfahren, ja, beziehungsweise, und das ist noch besser, neu starten. Ja? Weil ansonsten, wenn man das mit dem Knopf macht, also ihr wollt euch nicht ins SSH-Terminal einloggen, ja, oder könnt es gerade nicht. Und was macht ihr da? Selbst wenn ihr so einen Hardware-Schalter habt, ihr drückt dann den Hardware-Schalter, wartet ein paar Sekunden, bis er runtergefahren ist. So, dann läuft der Lüfter aber noch, ja, und dann schaltet ihr im Netzteil aus. Und dann wieder an. Es gibt keine Möglichkeit, wenn ihr den heruntergefahren habt, den anzuschalten, ohne dass ihr den nochmal neu mit dem Knopf drückt. Außer, glaube ich, man würde das Power-Up über Ethernet nutzen. Ja, dann wird es, glaube ich, funktionieren. Aber in der Regel geht es so nicht. Hier könnt ihr dann statt Ausschalten eben Neustart wählen und dann funktioniert es auch wunderbar. Eine klasse App und zusätzlich könnt ihr auch frei Befehle definieren. Ja, ihr könnt quasi jeden Pi-Befehl eintragen und dann per einfachen Klick starten. Das gibt natürlich sehr viele Möglichkeiten, etwas ganz komfortabel zu bedienen, hinsichtlich auch der Steuerung. Ja. Stellt euch vor, ihr habt Python-Scripts, die Geräte steuern, die an der Schnittstelle angeschlossen ist, könnt ihr dann einfach per Knopfdruck zack, zack, zack, hier steuern. Wunderbar. Also, Raspi Check, die erste App der Woche. So, und weil ich natürlich weiß, dass nicht so viele Leute jetzt hier unbedingt ein Raspi haben, ne, ein Raspberry Pi, habe ich noch was anderes, nämlich ein schönes Spielchen aus dem Play Store verlinkt. Das nennt sich Bloku Doku. Ja? Und es ist eine Mischung zwischen Tetris und Sudoku. Ist relativ simpel, aber es macht mal wieder süchtig, ja, wie immer. Eine coole Geschichte und es ist tatsächlich eine gelungene Verbindung von beiden, ja. Zugegeben, es hat mehr mit Tetris zu tun als mit Sudoku, ja, aber trotzdem muss man genau überlegen, wie man was macht, ja, und man hat eben dieses Sudoku-typische Feld, 9x9 Blöcke groß jeweils. Und das sind einzelne Blöcke, die wiederum ja, in einem Raster von größeren Blöcken sind. Und somit kann man dann Block für Block bearbeiten. Ziel ist natürlich hier, das Brett leer zu halten, ganz klar. Und die entsprechend die Highscore dann zu übertreffen. Simpel, macht Spaß für viele Stunden. Ja. Einzig und allein nervig ist die Werbung, die könnt ihr aber weg machen, indem ihr natürlich per In-App-Käufe dann eben die Werbung wegkauft, sozusagen. Ja. Mehr gibt es eigentlich dazu gar nicht zu sagen und trotzdem ist es ziemlich genial. Ein zusätzlicher Anreiz sind übrigens die Tagesherausforderungen, wo bestimmte Aufgaben täglich zu erledigen sind und die dann eben auch hier in der Liste eingetragen werden, wenn er die hier gemeistert hat, und da kann man dann einzigartige Trophäen erhalten, wenn man die geschafft hat. Also Motivation ist da und süchtig machen das Spiel auch. Vorsicht, die Stunden purzeln weg. Also nicht anfangen damit, wenn ihr irgendwas Produktives an dem Tag noch machen wollt. Ja. Es sei denn, ihr seid wirklich absolut rigoros und sagt, so jetzt spiele ich 30 Minuten fertig. Also ich hab's da schwer, muss ich schon sagen. Tja, also Blokudoku, das Blockrätselspiel im Play Store, und beide Apps habe ich verlinkt. Und damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen und Infos habt, in die Line-Community gehen. Dort könnt ihr alles posten. Die Links zu dem Artikel über 5G und den beiden Apps der Woche, RaspiCheck und Blokudoku, super Name übrigens, die findet ihr in den Shownotes im Podcast-Player eurer Wahl. Muss irgendwo ja die Möglichkeit sein, den Begleittext zur Sendung zu sehen, und dort findet ihr dann entsprechend diese Links. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.